ING. All I trust. Tasche links, das ist Pack, Tasche rechts, Picks und Tipps, Underdogs, Tipps und Kids. Wichsen, wenn es sein muss, mach ich Geld, doch mit Pfandflaschen oder cute. Fickt eure Frauen, ich nehm die Handtaschen. Ihr könnt mich nicht anmachen oder an mich rankommen. Solltest du es doch versuchen, siehst du meinen Punchbomb. Blutig wie ein Tampon, ist die Nase nach der Rechten. Wenn du keine Kohle hast, dann lass ich deinen Vater brechen. Ich kann dir die Arme brechen oder dir den Sack versprechen. 3 Promille im Toast sind für mich normal im Zeichen. Lässig nach der Spielweise, ihr seid meine Zielscheibe. Jeder Ball, obwohl ich nicht mal viel schreibe. Part trifft dich hart, geht ab wie eine Schlittenfahrt. Der Kerle große Titten mag und dessen Pimmel nie versagt. Fick dich am Mic, bis jeder schreit. Shit ist der Time. Smoking Hood aufgepasst, jeder von euch ist ein Spaß. Ihr denkt wirklich, ihr seid krass, doch werdet draußen ausgelacht. 2 Bars, fertig, Karriere vorbei. Guck mal, Lu, ich pack deine Ehre am Ei. Und Markus, du Homo, bist ein Milchgesicht. Doch du wusstest nicht, ich hab in die Milch gewichst. Ich seh in eurer Kuh, mehr Muschis als beim Frauenarzt. Watsche links, watsche rechts, schneller als du schauen kannst. Besser als zu Jans, war gelogen, du Hund. Wie der Mond macht dir einen großen Bogen um uns. Doch ihr könnt nicht entkommen, denn Lügen haben kurze Beine. Dank diesem Part habt ihr Hype für eine kurze Weile.